Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Spiele, die man nicht bei GOG kaufen kann. Und zwar Animal Crossing. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Tom Nook eingeladen. Hey Tommy, wie geht's dir? Für ein Hallo bitte zahlen Sie 40.000 Sterne. Nein, wie ihr hört, es ist wie immer der Markus. Hey Markus. Hallo. Wie zur Hölle bist du zu Animal Crossing gekommen? Wie ich dazu gekommen bin. Weil es ist so eine Spielereihe, die war für mich relativ, sagen wir mal so, sie war mir egal. sie war mir einfach egal. Ich wusste, sie existiert, aber sie hat mich nicht interessiert. Bis zu einem bestimmten Teil. Wie war das bei dir? Ich bin bis 2006 drumherum gekommen. Du bist bis 2006 rumgekommen. Richtig, bis zum 3D-Release vom ersten Animal Crossing. Ja, der erste war ja auch schon. Ich hab's ähnlich gehabt wie du. Mir war es erst egal. Dann waren um mich rum immer alle irgendwie so begeistert. Oh, da kann man bauen und da kann man hier und Entscheidungen treffen. Und dann dachte ich, ich muss mir das mal anschauen. Ja, für mich war das damals so, als es der erste Teil damals rauskam, 2001 fürs N64. In Japan, wo ich mir dann dachte, so, ja, es ist halt erstens N64 habe ich nicht, also es ist Nintendo 64. Zweitens, es ist für mich kein Gameplay da, bis auf mit hässlichen Tieren reden und mit deiner menschenähnlichen Figur durch die Gegend laufen, Shit einsammeln und den verkaufen und mehr, ich habe darin irgendwie keinen Sinn gesehen. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Lebenssimulation. Gut, du spielst aber auch keinen Sims, zumindest nicht so viel und Hardcore. Ja. Ja, okay, stimmt. Und ich es spiel. Ist eine Art Wirtschaftssimulator, zumindest wenn ich es spiele. Ja, doch, ja, stimmt. Ja gut, außerdem kam der erste Teil in Japan nur fürs N64 und bei uns für Gamecube. Und Gamecube habe ich das Recht nicht besessen. Gamecube hatte ich nicht mal. Niemand hatte den Gamecube. Deswegen ist es auch ganz schnell vergessen halt geraten. Ja, es ist halt, wie man sagt, also wie Marco schon gesagt hat, es ist eine Art Lebenssimulation. Und man macht eigentlich nichts anderes, außer über das bestimmte Gebiet laufen, über was sich halt dieses Spiel dreht, das Spiel selber, sein Häuschen aufbauen, seine Wohnung einrichten, vielleicht noch Sachen craften, sich mit Tierchen... Seine Nachbarschaft aufbauen, mit Tierchen, mit den Tierchen, die da rumlaufen, reden oder sie beleidigen, dass sie von der Insel oder Stadt oder wo immer verschwinden, damit man neue kriegt. Oder in alten Teilen, werden. Da du ja nur die neuesten kennst, einfach lange genug warten, bis sie abhauen. Da war es nicht so, dass sie dich gefragt haben... Hey, soll ich wirklich gehen? Da sind sie einfach gegangen, wenn sie beleidigt waren. Oh, das stimmt. Und dann sind auch die gegangen, die du mochtest. Die du dir mühsam monatelang erfarmt hast. Nur weil du einfach mal wegen Prüfungen oder sowas nicht mehr zocken konntest. Ja, es ist eigentlich so eine kleine Lebenssimulation. Es ist ganz süß gemacht. Es ist auf, jedes von denen ist auch ganz niedlich gemacht. Die sind unglaublich beliebt, die Games. Da ich den neuesten gespielt hatte, kann ich auch sagen, auch warum. Und es ist halt eine sehr lange Spielereihe, die seit 2001 existiert. Da gab es das erste, wie gesagt, für den Gamecube. Das hast du nicht gespielt, oder? Nein, das für Gamecube habe ich nicht gespielt. Gut, hast du Wild World gespielt von 2005? Ja, das war doch, wo du ein kleines Dorf aufgebaut hast. Das war Wild World, kann ich dir gar nicht... Nee, Let's Go to the City war das, glaube ich. Doch, Wild World müsste mit dem Dorf gewesen sein. Zu Beginn des Spiels wird der Spieler vom Captain in seinem zukünftigen Dorf. Und dann kommt halt wieder der allseits beliebte Tom Nook und knüpft hier jede Menge Kreditrahmen ab für ein Haus. Es gibt am Anfang des Spiels, gab es vorher immer eine Katze, die dich, egal wo du langgefahren bist, sei es auf dem Schiff, in dem Zug oder sonstiges, die hat mit dir geredet und dir verschiedene Fragen gestellt. Und dadurch wurde der Dorfname der Name deines Dorfes oder Stadt oder Insel bestimmt. Und dein Charakter war damals random. Das heißt, du konntest ihn nicht einstellen, sondern er wurde nur über verschiedene Sachen, die du preisgegeben hast, von dir wurde dein Charakter erstellt. Das heißt, es kann sein, er kam raus mit normalem Gesicht und er kam raus mit einem Käfergesicht. Je nachdem. Hat er aber noch so einen Zufallsfaktor. Ja, das hat auch so einen Zufallsfaktor, ja. Gefühlt, jeder baut den gleichen, weil er hübsch aussieht. Und es gibt nur so 6 Charaktere. Ja, genau. Also eigentlich laufen die Dinge fast immer gleich ab. Du kommst in ein bestimmtes Gebiet, triffst auf den Charakter Tom Nook, einen Tanuki, also einen Waschbären. Und dieser knöpft dir Geld ab für dein Dorf, Stadt, was auch immer. Und für dein Haus, was auch immer. Und dann bist du im Prinzip gezwungen, auf dieser Dings zu leben. Entweder für ihn zu arbeiten in seinem Laden oder allgemein so zu arbeiten, dass er halt Sachen zusammen, wie zum Beispiel Früchte, Fischen und so weiter. Und halt, ja, dann das halt zu verkaufen, um so deine Schulden loszuwerden. Hey, wie war ein Leben? Um wieder neue Schulden aufzunehmen. Hey, wie war ein Leben? Ah, du hast dein Haus fertig gebaut. Ich hätte da noch was für dich. Auch nur ein kleines bisschen. Ich hätte eine Idee, willst du einen Keller haben? Oder willst du einen Dachboden haben? Wie wär's? Ja, und dann so häuft sich das halt an. Und das ist halt eigentlich dieses Hauptding. Was ich seltsam finde, ist, es motiviert einen aber irgendwie trotzdem weiterzuspielen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil du aber bist nur ja immer ein bisschen so Grad. an Echtzeit gebunden, dass ein bisschen Echtzeit immer vergehen muss. Ja. Das heißt, du spielst einfach nicht 14 Stunden am Stück. Nee, du spielst irgendwie so... Also du skippst. Also du skippst, ja. Aber du spielst du das Spiel immer für ein Jahr. Ja, und dann, wenn du halt mal alles gesehen hast und keine Updates mehr rauskommen, entweder du gehörst zu der Fraktion Schönbau, ja, und beschäftigst dich damit, immer weiter diese Insel, Stadt, Dorf, Campingplatz, whatever, weiterzuentwickeln, weiterzubauen, mit den ganzen Rezepten, die du findest, immer schönere Flecken zu produzieren, dich im Internet mit anderen zu vergleichen. Oder Variante B, ich habe alles gesehen, ich warte aufs Nächste. Ja. Ja, ich bin Variante B, weil ich habe, dazu kommen wir dann noch, ich habe halt wenig mich mit Bau beschäftigt. dann gab es 2008 Let's Go to the City, wo man seine, auch wieder ein zukünftig, auch wieder Dorf hatte. Die Katze heißt Olli übrigens, ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, du wirst halt auch wieder vom Captain dahin gefahren in das Dorf und... Richtig. Und, Tom Nook. Ja, und kommt wieder Tom Nook. Und dann kriegst du halt auch, also das Flecken, den du ankommst, ist auch wieder random. Also halt auch mit der Zufallsbestimmung, wie es aussieht. Das heißt, du kannst es dir nicht aussuchen. Und es ist halt, ja, es ist halt eigentlich, läuft es halt immer wieder gleich ab. Wobei du hier bei Cities das Thema hattest, du wirst von Tom Nook in seinem Laden, glaube ich, angestellt und er überlässt dir seinen Laden. Eins von den beiden war es, dass du an Geld kommst und so die Dorfbewohner kennenlernst, für die dann Dinge machst und, und. Genau, ja. Ja, ich habe bis auf den neuesten keinen gespielt davon. Absolut gar keinen. Ich erinnere mich nur, dass die halt immer sehr, sehr beliebt waren und bei sehr vielen Spielern sehr, sehr beliebt waren. Dass es unglaublich viel Werbung dazu gab. Ich kann zumindest erklären, was bei mir der einen Reiz gemacht hat, weil es war eigentlich immer wieder das Gleiche in einem neuen Design. Du hast daraus eine Wirtschaftssimulation gemacht. Psst. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Du hast daraus eine Wirtschaftssimulation gemacht. Nicht immer. Aber ich fand es tatsächlich spannend, weil du hast eigentlich das Setting gehabt und sie haben dir einfach was Neues wie, oh, beim letzten Mal warst du der Dorfobersteher, dann bist du jetzt, keine Ahnung, Dorfbewohner und musst den Laden aufbauen und beim nächsten Mal einen Campingplatz und eigentlich machst du immer das Gleiche, aber sie verkaufen es dir neu. Ja. Und das versüßen sie dir mit so einer gewissen Anteil an Nostalgie aus den vorherigen Teilen, Rezepte, Bewohner und wie in Pokémon jede Menge neuer Stuff. Ja, und mit New Leaf haben sie sich noch was viel Besseres einfallen lassen, weil da ging das nämlich los mit den fucking Amiibos. Ja. Da wurde es dann teuer. Noch mehr Geld ausgeben für noch mehr Campingbewohner. Ah! Je. Aber diese Karten, die können richtig ins Geld gehen. Ja, das stimmt. Es gibt jetzt, da gab es ja, wann war das? 2013 war es New Leaf? Das war auch für den 3DS, glaube ich, noch, ne? Das war für 3DS dann noch Das war noch für möglich, ja. 3DS, ja. Es gab bisher nur einen auf einer normalen Konsole, das war halt der erste. Und die anderen sind alles Ableger für den Handheld gewesen, soweit ich weiß. Es gibt einen für die Wii U, aber der ist scheiße. Das ist dieses Ja, der für Amiibo Wii U ist, Festival. nee. Das ist eher so ein komischer Ableger gewesen. Ja, das da gab es 2015 Amiibo Festival, was im Prinzip Mario Party in schlecht war. Dann gab es noch Happy Home Designer. Hat sich im Vergleich zu New Leaf nichts geändert. Neu hinzugekommen sind das Möbelstücke, nicht nur innerhalb der Häuser, sondern auch im Vorgarten der Bewohner platziert werden konnten. Und zudem besteht die Möglichkeit, aus Animal Crossing New Leaf bekannte Einkaufsmeile individuell zu gestalten. Unter anderem ist es möglich, eine Schule, einen Supermarkt und ein Krankenhaus zu entwerfen. Das heißt, es ist im Prinzip nur ein Oh ja. Vollpreis-Add-on. Ich fand, es war ein eigenes Spiel, weil du hast wirklich gefühlt das gemacht, was man im Add-on tut, aber im Rahmen eines eigenständigen Spiels. Und das Ziel war einfach, diese unterschiedlichen Gebäude, die du jetzt aufgezählt hast, auszugestalten. Aha, okay. Voll geil. Also für jeden, der so ein bisschen Fan davon ist, Dinge hinzubauen, schön wirken zu lassen, schön gestalten, top. Okay. Vom 10. bis 30. August 2015 veranstaltete Nintendo in Kooperation mit McDonald's eine Werbeaktion für Animal Crossing Happy Home Designer. Im Aktionsraum waren wöchentlich je eine spezielle Karte in allen teilnehmenden Restaurants der Kette verfügbar. Zudem konnten sich die Spieler über die Nintendo Zone einen Downloadcode für die Software Fotos mit Animal Crossing sichern. Ich erinnere mich daran, dass diese Karten bei McDonald's gab und dass sie instant ausverkauft waren. Daran Ja. erinnere ich mich noch, ja. Da sind die Leute die Schlange gestanden, wie bekloppt. Nur wegen diesen Karten. Es gab auch drei Karten bereits zum Start des Aktionsraums. Waren die ersten drei Karten der Download-Codes zum Spiel exklusiv auf der Gamescom erhältlich? Die Dinger gingen auf eBay weg wie warme Semmeln, nur halt teurer. Nur sauteuer, das weiß ich noch, ja. Oh Gott, ja, das alte AR-System. Falls man das nicht kennt, es hieß Artificial Reality. Für den 3DS, da gab es so Karten, wenn du die so eingescannt hast, waren die in 3D. Und konnten sich nicht bewegen, die waren einfach nur, konnten nur 3D dargestellt werden. Und da hast du dann Figuren einscannen können für das Spiel, die du halt haben wolltest. Dann gab es, wie gesagt, das Amiibo Festival, was halt, naja, Mario Party in schlecht. Weil ohne Amiibos hast du das Spiel nicht spielen können. Das meiste davon. Und soll auch richtig mies gewesen sein. Also selber gespielt habe ich es Also, nicht. Festivals, ich hab's mal gespielt und dann gleich wieder verkauft. Das mir hat's überhaupt nicht gefallen. Dann gab es 2017 fürs Handy, das gibt es glaube ich sogar heute noch, Pocket Camp. Wo du ein Leiter eines Campingplatzes bist. Das Ich weiß muss ich aber noch. sagen, mir hat die Handysteuerung nicht gefallen. Ja, wer auch immer auf die Idee kommt, hey, man kann ja super auf dem Handy spielen, du musst ja nur tippen und hin und her ziehen. Ich finde sowas zum Kotzen. Ich Man kann brauche da nicht aus Widerstand. allem ein Handheld oder ein Handygame machen. Entschuldigung, ein Handygame Ich machen. brauche da Widerstand. Ich hasse das darüber zu tippen. Das ist Kacke. Das ist auch bei Stardew Valley so schlimm, die Steuerung. Aber nicht ganz so schlimm wie bei Animal Crossing. Ja, außerdem ist es halt, das Problem halt an Handy-Games sind diese nervigen Microtransactions, mit denen die Spiele halt vollgestopft sind. Unter Ja, anderem auch wenn Pocket du das Camp. bei solchen Spielen dann mal nicht hast, dann hast du halt das Problem. Wenn sie erkannt haben, die Steuerung ist beschissen über dieses Touch-Ding auf dem Handy, dann bauen sie dir eine Möglichkeit ein, dass du dir einen Knüppel oder sowas in dein Handybildschirm reinnehmen kannst und der nimmt dir die Hälfte von der Spielfläche weg. Ja, das ist im Prinzip egal, ob du deinen Daumen jetzt davor hast oder ob du jetzt so einen Knüppel davor hast. Das ist eigentlich scheißegal. Das ist trotzdem, ach, Handyspiele sind Kacke. So, ganz einfach. Kein Mensch soll diesen Müll spielen, aber es gibt halt leider viel zu viele, die spielen. Und dann gab es 2020 den Teil, den ich gespielt habe, weil ihn eigentlich jeder gespielt hat und weil es irgendwie ganz gut gepasst hat, dass er 2020 erschien. Und zwar Animal Crossing New Horizons. Und ich habe New Horizons für, ich glaube, irgendwas mit 150 Stunden gespielt insgesamt. Das ist für mich, für so ein Game ist das schon viel. Also New Horizons ist das einzige Spiel von Animal Crossing, das ich tatsächlich zweimal besitze. Ja, dreimal eigentlich. Naja, dreimal eigentlich, aber mit zweimal besitzen meine ich, habe tatsächlich zwei eigenständige Inseln, so mit zwei Konsolen, auf denen das Ding läuft. Oh wow. Um mit mir selbst spielen zu können und selbst austauschen zu können. Weil das braucht man, um so eine komplette Insel zu resetten. Ja, was wir gar nicht erwähnt haben, ist der Multiplayer. Und zwar kann man in so gut wie jedem Teil kann man über das Internet von anderen Leuten, wenn man den Code, von früher glaube ich war das noch mit Freundescode, oder wenn man halt befreundet ist, hattest du dann immer einen Code, den du weitergegeben hast. Richtig, hast du dann deine Insel von Freunden besuchen lassen können, oder du kannst von anderen Leuten die Insel besuchen, kannst dich umschauen, kannst durch die Gegend rennen, kannst halt minimalistische Sachen machen und kannst halt mit denen Spaß haben. Also im Prinzip ein virtueller Platz, wo man sich treffen kann. Sozusagen. Virtueller Spielplatz. Aber ich fand das in den ersten, bis New Leaf, fand ich es nicht wichtig. Und richtig genutzt habe ich es ab New Horizons. Ich kannte das halt erst ab New Horizons. Und da hat es halt auch unglaublich viel Spaß gemacht, finde ich. Also New Horizons, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann mit Animal Crossing. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich so viel Fun damit haben kann. Ich muss ehrlich sagen, ich war verwundert, dass du so lange gespielt hast. Ist schon krass, oder? Also ich habe echt von... Ich habe alles ausgebaut. Ich habe die Läden ausgebaut, die man einkaufen konnte, im Nux-Laden. Ich habe die Schneiderei ausgebaut. Ich habe das Museum, bis auf die Bilder, die man da sammeln konnte. Aber ich habe, glaube ich, zwei Bilder gesammelt und davon waren eins war fake. Dann hast du es nicht ganz ausgebaut. Dann, mittlerweile gibt es ein Café. Ich habe halt auch aufgehört. Ich habe halt alles gesehen. Ich habe es für ein Jahr gespielt. Also wirklich von März bis März habe ich es gespielt. Ich habe alle Events mitgemacht. Das furchtbare Oster-Event mit dem gruseligen Hasen habe ich mitgemacht. Der einfach nur dasteht mit seiner hässlichen Hasenmaske. Creepy Dude. Ich habe Kirschfestival mitgemacht. Ich habe eigentlich alles, ich habe echt alles mitgemacht. Oder am besten fand ich das Weihnachtsevent. Gut, ich liebe Weihnachten, ich liebe Schnee, aber dennoch, das war mein Lieblingsevent tatsächlich. Das Weihnachtsevent und das Geburtstagsevent, das waren meine zwei Lieblingsevents von dem ganzen Game. Ansonsten, okay. Ich habe halt meine Bewohner mehr draus gesucht oder versucht, sie zu vertreiben, wenn sie überhaupt in den Sack gegangen sind. Wie der hässliche Bär. Bist du Bär. Dann auch richtig auf Farming gegangen? Nur wenn ich Platz hatte. Da bin ich tatsächlich auf verschiedene Inseln gegangen. Man konnte Punkte sammeln, sich Tickets kaufen, auf verschiedene Inseln fliegen und da schauen, ob dann jemand Neues ist, mit dem man sich dann unterhalten kann. Ich hätte fast Huschke gehabt. Der beliebteste von allen. Das ist so ein kleines Eichhörnchen. Das ist Huschke. Die ganzen Figuren haben alle Namen. Und, ich finde den aber gar nicht so hübsch. Ich finde den furchtbar. Aber ich hätte ihn auf meine Insel. Er wäre fast auf meine Insel gezogen. Und ich mag den eigentlich nicht wirklich. Das Witzige ist schön. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber das Witzige ist, es gibt halt auch Tauschbörsen, wo du zum Beispiel, ja, ich gebe dir, keine Ahnung, wie war das, 20.000 Geldeinheiten, also Bells, und so 10.000 Tickets, wie zum Beispiel Huschke. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, sondern wie die abwerben. Wie funktioniert das? Das funktioniert, wenn du jemanden ausziehen lässt bei dir. Am nächsten Tag packt er seine Sachen. Mhm. Und wenn derjenige, der ihn haben will, quasi einen freien Platz bei sich hat, also ein leeres Haus, geht er zu ihm, wenn er die Sachen packt, spricht ihn an und holt ihn direkt auf seine Insel. Ah, okay, so funktioniert. Ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Und ein leeres Haus kriegt man einfach, indem man Times gibt. Ja, das stimmt, ja. Also ich fand das Spiel super. Ich hatte damit unglaublich viel Spaß. Auch komischerweise. Und hab ich hatte da nur den Spaß verloren ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Timeskipping ausprobiert, also dieses Spulen. Das habe ich nie gemacht. Das fand ich dann irgendwie langweilig, weil bei der zweiten Insel wollte ich nicht wieder alles von null auf anfangen. Aber ich habe gemerkt, wie diese Insel nicht mehr so gut vorangetrieben wurde von mir wie die erste. Das habe ich nicht gemacht. Wartezeiten sind weggespult worden. Ja, ja, das habe ich nie gemacht, weil ich habe gesagt, warum soll ich skippen? Dann nehme ich mir den Spaß. Lieber gehe ich mal einen Tag für eine Stunde rein auf die Insel, unterhalte mich mit den Leuten, gebe ihnen Geschenke, lass mir Geschenke geben, frag ihn, wie es mein Lieblingsfigurchen geht und sammle Sachen ein, verkauf was und gehe dann nach offline. Oder ich gehe für 10 Minuten rein, guck, wie es denen geht, schau, ob irgendwas Neues ist und gehe wieder raus. Na? Bevor ich skippe und mir sozusagen die ganzen Spaß nehme, weil das meiste davon ist eh noch nicht reingepatcht zu dem Zeitpunkt. Da war es ja noch, das ist ja noch so ein eigentlich ein Service, ja, gut, Service-Game. Ich habe es einmal gespielt. Ja. Also ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich es auch gemacht. Ich würde es aber auch jedem, der das ein zweites Mal anfängt, empfehlen, spielt es so wie beim ersten Mal ohne diese Timeskipperei. Ja. Weil ich habe es beim ersten Mal so gemacht, wie du gesagt hast. Beim zweiten Mal dachte ich mir, nee, ich will jetzt nicht immer ständig warten, bis ich das größere Museum habe, den größeren Einkaufsladen. Ich spule einfach vor und Gott, war das auf einmal langweilig. Ich habe mehr gespult als gespielt. Ja, es ist halt, ich finde es persönlich halt wirklich besser, wenn du es halt wirklich jeden von Tag auf Tag spielst. Und du kannst auch mal ein paar Tage Pause machen, macht ja auch nichts. So habe ich dann mein Häuschen eingerichtet. Du findest ja auch einen Haufen Stuff, wie zum Beispiel Möbel. Du findest einen Haufen Möbel. Du kannst selber Sachen craften. Du kannst von einem Leuten, die zufälligerweise pro Tag, manchen Tagen auf deiner Insel sind, wie zum Beispiel diese komische Kamel, kannst du Aziza, kannst du Teppiche und Böden kaufen, die du dann an die Wand klatschen kannst oder auf den Boden, was ich ganz cool finde. Du hast jemanden gehabt, der dann Sachen für deinen Garten, den du deinen Garten aufgebaut hast, hast du dann Sachen gefunden und so hab ich halt das Spiel gespielt. Immer Tag für Tag. Ein japanisches Zimmer eingerichtet? Ja, habe ich. Selbstverständlich. Ich hatte mein Dachboden, mein Dachboden war mein Geldlager, weil du konntest ja nur 99.990 ja. sammeln. Also war mein Dachboden. Habe ich nie gemacht. Also war mein Dachboden mein Geldlager. Und da und oben im Dachboden war Ägypten. Das heißt Sand und ägyptische Sachen an der Wand. Unten mein Hauptding war ein bisschen japanisch eingerichtet. Dann geradeaus gab es mein Bad, was komplett schlicht gehalten wurde, mit Fischtapete. Das fand ich super. Fischen als Tapete. Fischtapete? Ja, ja. Dann gab es links gab es mein Hobbyraum mit meiner immer laufenden Mahjong-Maschine, die den geilsten Sound überhaupt hat. Fand ich super. Das war mein Hobbyraum, da stand alles Mögliche drin, an Videokonsolen und was weiß ich noch alles. Und dann rechts war mein Schlafzimmer, was einfach nur ein Futon war, der auf dem Boden lag. Krass. Und daneben so eine Tischlampe, das war's. Und dann, aber auch wieder so japanisch angehaucht. Und der Keller war. Den Keller habe ich nie gemacht. Stimmt. Was? Den Keller habe ich nie. Nein, da habe ich schon aufgehört. Den Keller habe ich nie ausbauen lassen. Da habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt. Aber warum? Der ist super teuer und ist nur genauso groß wie der Dachboden. Ja, da habe ich mir gedacht, den brauche ich nicht. Wozu? Ja, aber den hättest du bestimmt sofort bezahlen. Nee, eben nicht. Mit dem ganzen Geld auf deinem Dachboden? Es war nicht besonders viel. Man hat ja. In den Spielen kann man ja Sachen fischen und verkaufen und so weiter und Geld zu machen. Oder man macht im Prinzip die Börse und kauft kauft Rüben. Auf Englisch ist es Turnips. Und kauft Rüben ein. Und sie dann man hat einen bestimmten, das lief bei uns drei, ich habe das mit drei Leuten immer zusammengespielt. Lief das immer, drei oder vier Leute haben zusammengespielt, lief das immer so ab. Jeder von uns hat einmal die Woche, am Sonntag kam dieses Rübenkerlchen. Und beim billigsten hast du eingekauft. Beim billigsten sind wir alle hin, haben wir eingekauft. Und haben wir die ganze Woche über, haben wir gewartet, bis es irgendwann mal die Rüben teurer verkaufst, als wie du sie eingekauft hast. Ich hatte einmal Rübenpreis für 25. Du kannst dir vorstellen, wow, wie oft ich besucht wurde an dem, ja, Tag. Bis kein Geld mehr da war. Bis kein Geld mehr da war von uns allen. Und dann haben wir gewartet und ich glaube, ich habe das echt ein paar Millionen habe ich auf jeden Fall gemacht innerhalb von einem Tag. Also ich habe gewartet, alle haben vorgespult, ich habe gewartet. Und dann gesagt, oh, die sind bei mir jetzt 80 wert, ich verkaufe jetzt. Ich so, nö, ich warte noch. Und dann am Ende waren sie bei mir 120 wert. Und dann habe ich Kohle gemacht. Ja, ich weiß nur, mein schlimmster Fall war, ich habe mir so richtig in den Hintern gebissen. Ich habe sie für 60 gekauft. Und die Woche, aha, und die ganze Zeit Aktienmarkt. Und ich beobachte den Preis. Und erst ist er ewig gefallen. Auf einmal springt der sprungartig auf 150 nach oben. Wow. Alles verkauft. Ja, ich hatte das Problem, als ich das... Am nächsten Tag 500 im... Ah! Boah, hab ich mich geärgert. Okay, das ist kacke. Also als ich hatte mal das Pech, ich hatte nämlich mir Sachen gekauft für all mein Geld. Mhm. Und ich hatte den Fehler, dass am nächsten Tag alle verdorben waren. Oh. Das kam nämlich am Anfang noch vor. Ja, am Anfang kam es vor. Sehr selten, aber es kam vor. Und bei mir waren sie alle. Weil sie das halt als Strafe für die Spulen eingebaut haben. Ja, und ich habe nicht gespult. Aber ja, aus irgendeinem Grund. Noch buggy. Aber aus irgendeinem Grund hat es mir halt alle zerstört. Ich so, ah, goddammit, na egal. Ja, es ist halt, also mit Wirtschaftssimulation hast du daraus gemacht irgendwann. Du hast ja angefangen, Bäume aufzubauen in Reihen, die du dann abholst den ganzen Tag und dann Sachen angepflanzt, die dann aufgebaut hast und dann auch gesammelt hast, nur um ein bisschen Kohle zu machen pro Tag. Ja, und als ich dann alle Bäume mit Früchten hatte, bis auf die auf meiner eigenen Insel wächst, ja, habe ich alles wieder planiert, habe die Bäume noch dichter gebaut und zwar genau so dicht, wie man sie minimal aneinander stellen kann. Und alles Fruchtbäume. Ich war 3 Stunden beschäftigt, jeden dritten Tag die Bäume zu schütteln und alles einzusammeln. Aber ich habe es geschafft, innerhalb von 3 Ernten den Ausbau meines Hauses zu bezahlen. Wow. Okay. Ja, sowas habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe meine Insel verwildern lassen, habe die Häuser hier und da und dorthin gestellt. Hab mich nie sich bei dir Melinda immer beschwert haben, dass es so hässlich aussieht. Nein, die hat sich nie beschwert, weil meine Insel hatte konstant 4 Sterne. Meine hatte auch 4 Sterne und sie hat sich beschwert. Ja, bei uns sind schon so ein bisschen viele Bäume, ne? Das hat sie nie gesagt. Ich denke mir, viele Bäume, ich gebe dir viele Bäume. Ich planiere gleich noch ein Haus und dann, ich war so krank drauf, dass ich gesagt habe, kann ich nicht die Häuser meiner Bewohner wieder entfernen? Die klauen mir Platz für 4 Bäume. Du konntest sie später versetzen, das weiß ich noch. Aber nicht abreißen. Nee, abreißen nicht. Weil auch viele haben mir immer gesagt, ja, dann bau sie doch an den Strand, dann hast du die Baufläche auf der Insel frei. Meine Antwort drauf war, dann klauen sie mir am Strand Platz für 4 Palmen, die je 2 Kokosnüsse bringen. Oh Mann. Ja, ich habe halt, wie gesagt, die Häuser von den anderen Leuten irgendwo hingestellt. Mein Haus stand am Strand mit so ein bisschen Stuff drumherum. Und wenn ich einen Charakter nicht mochte, habe ich mit ihm so lange nicht geredet, bis er endlich weg war. Wie dieser nervige Bär, der aussah, als hat er seine Scharmache die ganze Zeit raushängen lassen. Gott, habe ich den Kerl gehasst. Fürchterlich. Boah, ich habe ewig gebraucht, bis mir mal jemand gesagt hatte, du darfst mit den Leuten gar nicht interagieren, weil ich habe so einen Nasenbären, den ich nicht gemocht habe, jeden Tag verprügelt. Und wenn du es zu lange machst, sprechen die mit dir und dann zählt es schon, als du hast an dem Tag mit ihm gesprochen. Ach, verdammt. Also es gibt, bei Animal Crossing gibt es wirklich Leute, die dich vor sich stellen und dir ins Gesicht sagen, dass sie diese Ente auf den Tod nicht ausstehen könnten und sie am liebsten kochen würden. Es ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, könnte dran liegen, dass man 4 Monate braucht, um den Bewohner loszuwerden. Ja, gefühlt schon, ja. Also es ist halt richtig nervig gewesen an manchen Stellen. Ich mag tatsächlich das Spiel. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn noch mal ein neues kommt. Vielleicht machen sie auch immer noch ein neues, aber das wird hier irgendwie nur noch aufgebessert. Nee, da soll, glaube ich, nichts mehr dazu kommen. Ah, goddammit. Mach mal doch was Neues, weil es kam ja jetzt noch hier Was kam da noch raus? So ein komisches Update, was ich nicht gespielt habe. Das 2.0 Update, da habe ich nur ganz kurz reingeguckt und habe gesagt, alles klar, ist nichts mehr für mich. Und dann noch dieses Happy Home Paradies, das man da noch extra kaufen konnte, sozusagen 25 Euro DLC, glaube ich. Indem wir dann die Dorfbewohner auch bei dir ins Haus konnten, irgendwie sowas. Und wenn du dann noch dein alles ein bisschen weiter ausbauen konntest. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Spin-off von dem Happy Home Designer auf jeden Fall. Ja, das haben sie ja schon längst rausgebracht. Ja. Und habe ich ja, aber tatsächlich nicht gespielt. Also ich habe mir dieses DLC oder wie auch immer man es bezeichnet, nicht geholt. Ja, ich habe es mir auch nicht geholt, weil ich habe gedacht, so, nee, brauche ich nicht. Ja, ich habe halt nach einem Jahr habe ich dann halt aufgehört und ich hatte auch dann keinen Reiz mehr, aber ich habe dann tatsächlich alles gesehen. Und das war so, ja, passt. Alles gesehen. Brauchst nicht mehr spielen. Und so wird es auch bei mir vermutlich jetzt für die Ewigkeit in meinem Download-Ordner vergammeln. Es ist übrigens sehr witzig, dass das Spiel das erfolgreichste Spiel überhaupt war. Also der Teil. Warum. Der Teil, es ist so krass, dass das der erfolgreichste Teil überhaupt war. Weil es nämlich zu der wunderbaren Quarantänezeit, die wir hatten, deswegen verstehe rauskam. Ich sehr gut, dass es so erfolgreich ist. Ja. Oder war. Und viele Fans sich danach auch beschwert haben, was alles fehlt. Ja, das sowieso, ja. Aber es ist halt, im Prinzip konntest du so in Urlaub fahren. Auf deine eigene Insel. Ja, stimmt. Fand ich eigentlich ziemlich witzig. Stimmt, eigentlich hattest du deinen eigenen privaten Urlaub dadurch. Ja, du hattest deine eigene Insel. Das ist halt schon krass, dass das Spiel so dermaßen erfolgreich war eigentlich. Hat sich ein bisschen verzögert, das Game wurde ein bisschen verschoben. Von 2019 auf 2020, wo der Börsenmarkt von Nintendo erstmal eingebrochen ist um 3,5%. Weil Spiele sind halt scheiß erfolgreich. Vor allem in Japan. Das hält denen den ein. Sowas einfach zu verschieben, geht gar nicht. Die Entwickler waren sehr enttäuscht, als sich der Veröffentlichungszyklus des Spiels mit der Pandemie überschnitt. Aufgrund der Quarantäne während der Pandemie hoffen sie, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt eine Flucht für die Fans sein würde. Sie betonte die globale Veröffentlichung, um internationale Verbindungen zwischen Spielern zu ermöglichen. Ja. Es hat auch funktioniert. Also es ist halt sehr beliebt gewesen. Du konntest es wunderbar spielen nebenher. Du hattest ein bisschen was zu tun. Unglaublich viele Leute haben sich eine Switch gekauft. Das Ding war Ewigkeiten ausverkauft dadurch. Weil halt viele Leute angefangen haben. Die hatten nichts zu tun. Also haben sie halt angefangen, Videospiele zu spielen. Finde ich cool. In den ersten 12 Verkaufstagen bis 31. März 2020 konnte sich New Horizons weltweit 11,77 Millionen Mal verkaufen. Im ersten Monat verkaufte sich der Titel weltweit über 5 Millionen Mal digital und damit öfter als jedes andere Konsolenspiel innerhalb eines Monats. Wow. Ist zum perfekten Zeitpunkt rausgekommen. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Insgesamt am 7. August 2020 wurde bekannt gegeben, dass das Spiel sich 22,4 Millionen Mal verkauft hat. Krass. Damit ist das Spiel nach Mario Kart 8 Deluxe das meistverkaufteste Spiel für die Nintendo Switch und das meistverkaufteste Computerspiel aller Zeiten. Wow. Läuft. Ja, bin ich auch. Weißt du eigentlich den unglaublich bescheuerten Zusammenhang zwischen Doom Eternal und Animal Crossing? Nö, kenne ich tatsächlich nicht. Es gab damals einen Tweet von Nintendo, jetzt mal grob zusammengefasst, auf dem hieß es, auf welchen Bewohner freut ihr euch am meisten? Worauf, glaube ich, der offizielle Doom-Channel gepostet hat, wird Melinda da sein. Na? Melinda ist aus Doom. Nein. Der offizielle Doom-Channel, der offizielle Doom-Twitter-Channel, hat unter dem Ding von Nintendo gepostet oder von Animal Crossing gepostet, wird Melinda da sein. Also die halt, die am Anfang immer da, die dein Das Sings vorliest. Das kommt und am die Tagesnews vorliest. Richtig, ha genau. Und das hat unglaublich viele Fandinger ausgelöst. So nach dem Motto, hey, wie wäre es, wenn Melinda in ihrer Freizeit Doom spielt, ne? Mhm. Oder wenn der Doom-Guy so als auf die Insel kommen würde, so als Freund und sie begrüßen würde, dass er sich erholt vom Demon und dem Rundschlachten. Und das wurde immer bekloppt und immer witziger. Und das ist halt richtig cool gemacht, dass die beiden, dass der Doom-Guy und Melinda Freunde sind. Das ist halt nicht im Kanon, aber schon ziemlich witzig. fand ich halt den Zusammenhalt zwischen zwei völlig unterschiedlichen Spielen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dass sie so ineinander fassen, dass sie nur ineinander gehen und so halt im Prinzip so was Freundliches erschaffen haben, fand ich halt ziemlich witzig. Alles dank der Macht der Fans. Richtig. Der Soundtrack. Ganz gut, der Soundtrack noch ganz kurz. Ist fantastisch, von meines Erachtens von New Horizon. Es ist schön chill. Richtig schön chillig. Und es animiert dich auch einfach weiterzumachen, gemütlich zu schlendern. Ja. Oder auch mal hinzusetzen, auch mal zuzusehen, wie der Wind durch deine 3 Milliarden Bäume fegt. Was? Du hast keinen Wind mehr gesehen? Redet die hier von Wind? Doch, wie sich deine du hast vermutlich Sternis gesehen, wie du sie gleich einsammeln wirst. Ja, aber ich musste tatsächlich im Kopf immer mitzählen. Baum schütteln, aufnehmen, runter, rechts, aufnehmen, rechts, hoch, aufnehmen, rechts, schütteln, von vorn. Also ich hab meine Figur nicht mehr gesehen. Oh je. Du weißt schon, es gibt auch grauenhafte Versionen, wo man versucht hat, Animal Crossing zu kopieren. Ja. Hast du davon irgendwas mal gesehen oder gespielt? Oh, ich habe irgendeins, das super schlecht gezeichnet wirkt, aber echt viel Spaß macht. Da geht es darum, dass du auf einer Insel Geistern begegnest und denen helfen sollst, ihre letzten Aufgaben abzuschließen. Und je mehr du hilfst, wird immer diese Insel in Farbe getaucht. Dann kannst du bauen und hilfst denen, schließt Aufgaben ab und du kannst pro Tag nur eine bestimmte Einheit machen. Okay. Hat am Anfang taub gemacht, aber nach 10 Stunden ist es dann doch langweilig geworden und ich habe wieder Animal Crossing rein. Also was ich hier sehe, ist halt, man sieht Stranded Sails, gibt es anscheinend, Garden Paws, was halt direkt damit zu tun hat, Forager würde ich nicht sagen, dass das dasselbe ist. Mit Time at Portia irgendwie auch nicht. Yonder erst recht nicht. Story of Seasons, Phil? Nee. Eigentlich nicht. Das sind mehr so krass. Ja, den krassesten Klon, den ich gesehen habe, war Castaway Paradise. Was genau dasselbe. Nur hässlich. Nur hässlich. nur richtig hässlich. Das war das Gleiche, nur komplett anders. Ja, also es gibt ein paar Klone, gibt's auf jeden Fall, ist klar. Es gibt immer, wenn irgendwas erfolgreich ist, gibt es immer irgendwelche Klone. Ja, aber es gibt halt nur ein paar davon eigentlich, Gott sei Dank. Auch nur ein paar, die tatsächlich auch nennenswert wären. Aber ansonsten kannst du eigentlich beim Original bleiben. Die Spiele kann ich nur empfehlen, ganz ehrlich. Egal welche, wenn man einen 3DS hat, kann man sich die 3DS-Version holen. Wenn man eine Switch hat, holt euch New Horizon. Großartig. Also ich würde tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, zu New Leaf oder New Horizon raten. Ja, würde ich auch raten. Die sind mir am besten im Hirn hängen geblieben. Wie gesagt, ich habe mit New Horizon hätte ich nie gedacht, dass ich so viel Zeit damit verbringe. Vor allem, dass mich manche Figuren da drin recht aufregen und ich sie am liebsten killen würde und ich sie am liebsten einfach weggeben würde, weil ich mich gefreut habe über andere, coolere Figuren. Die sogar in der Meta der Beliebtheitsskala ganz weit unten sind, aber ich sie irgendwie trotzdem witzig fand. Ja, damit würde ich sagen, reicht es für heute für den kleinen Abschnitt in die Animal Crossing-Reihe. Ich danke dir, Markus, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten: Macht, was immer ihr wollt, aber um Himmels Willen bezahlt Tom Nook. Glaubt mir, bezahlt Tom Nook. Macht's gut.